die letzte Dämmerung beginnt, die Türen von innen verschlossen sind. Wenn dein letzter Wunsch in Erfüllung ging und dein Verlangen die Oberhand gewinnt. Schicksal, du wirst es tun, doch deine Seele wird nicht ruhen. Zu viele Aufgaben warten noch. Zögere nicht, du weißt es doch. Du wirst nicht leiden. Sicher bist, den Weg zu gehen und diese Entscheidung dein Ein und Alles ist, dann kommt der Zeitpunkt, den die meisten nicht verstehen, doch du weißt, woanders wirst du längst vermisst. Schicksal, denn du weißt, du wirst nicht leiden. Niemand kann dir verbieten, den Raum zu verlassen. Du willst einfach nur raus, selbst wenn sie dich dafür hassen.